SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Das heutige Hörspiel Hafen stammt von der kanadischen Autorin Mischka Lavigne, wurde im Auftrag des Saarländischen Rundfunks ins Deutsche übersetzt und vom Centre des Auteurs Dramatiques und dem Conseil des Arts et des Lettres du Québec gefördert. Es erzählt ironisch, lakonisch von Verlusten und Leerstellen im Leben. Drei Ereignisse geschehen zur selben Zeit. Elsies Mutter, die berühmte Schriftstellerin Gabrielle Souriol, ist gerade gestorben und mit ihr ein wichtiger Teil von Elsies Lebensinhalt. Matt, der auf den Spuren seiner Vergangenheit in Sarajevo war, kehrt zurück nach Ottawa, in eine einsame Wohnung. Außerdem hat sich ein riesiges Loch aufgetan, und zwar in der Straße, in der Elsie wohnt. Auf seinem Grund ein leeres Auto. Der Ingenieur, der die Reparaturarbeiten der Straße leitet, ist Matt. Im abgestürzten Auto findet er ein Buch, Hafen von Gabrielle Souriol. Die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste hat Hafen zum Hörspiel des Monats März 2019 gewählt. In der Begründung der Jury heißt es: Hafen schildert in ironisch-lakonischer Sprache einen dramatischen Bewältigungs- und Selbstfindungsprozess zweier Protagonisten. Elsies Versuch, den tödlichen Autounfall ihrer berühmten Schriftstellermutter zu bewältigen, und Matts Streben danach, sich seiner Herkunft aus Bosnien zu vergewissern. Die perfekt ineinander verschränkten Parallelgeschichten, vor allem das scheinbar zufällige Aufeinandertreffen von Matt und Elsie mit Sarajevo als Referenzpunkt bzw. Motiv, erzählen von unbewältigten Verlusterfahrungen und der tastenden Suche nach einer Zukunftsperspektive. Hafen von Mischka Lavigne, aus dem kanadischen Französisch von Frank Weigand. Am 14. Juni. Morgens um 5.21 Uhr, Sommerzeit, Ostkanada. Morgens um 11.21 Uhr, Sommerzeit, Großbritannien. Ottawa, Côte des Sables. London, Flughafen Heathrow. Ein gewaltiger Lärm wie eine Explosion. Laut genug, um Tote aufzuwecken. Am 14. Juni zerreißt ein riesiges Loch den Asphalt am Ende der Sackgasse. Und ein auf der Straße geparktes Auto stürzt hinein, geradewegs in den Abgrund. Ein rotes Auto. Am 14. Juni wartet ein Mann, Kaffee und Pass in der Hand, an Gate Nummer 42. Er ist die ganze Nacht gereist. Er ist todmüde. In dem roten Auto, das um 5.21 Uhr im Loch zerschellt ist, befand sich niemand. Nur eine alte, mit Kaffee befleckte Ausgabe des Romans Hafen von Gabrielle Souriol. 11.21 Uhr, Abflug. Der Mann kehrt aus Sarajevo zurück. Er fliegt in Richtung Westen. Letzter Flug vor der Heimkehr. Der Mann zerreißt nacheinander die Bordkarten der letzten Flüge. Die Frau auf der Wiese unter ihrem Wohnzimmerbalkon, müde, verwirrt, aus dem Schlaf gerissen. Die Frau geht näher an das Loch heran. Sie will das rote Auto sehen. Landung in Ottawa. Stunden später, als wären es Leben später. Das Gepäckausgabeband dreht sich. Der Mann wartet und blickt sich um. Überall auf den Fernsehschirmen des Terminals, den Bildschirmen, die in Endlosschleife Nachrichten ohne Ton ausstrahlen, überall in den Untertiteln, die vorüberziehen, sieht der Mann immer und immer wieder denselben Namen. Gabrielle Souriol. Das Handy der Frau klingelt. Auf der Anzeige eine Ortsvorwahl in British Columbia. Und die Buchstaben RCMP. GRC. Das Kürzel der kanadischen Bundespolizei. Sie antwortet: Yes. And this is she. Yes. She's my mother. Why? Am 14. Juni, nachts um 2.21 Uhr. Sommerzeit, kanadische Pazifikregion. Kam das Auto der Autorin Gabrielle Souriol vom Island Highway ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Auf Höhe der Discovery Passage wurde Gabrielle Souriol durch die Windschutzscheibe in den Pazifischen Ozean geschleudert. Die kanadische Küstenwache und der Rettungsdienst suchen immer noch nach dem Körper der Autorin. Es ist 6.04 Uhr. Die Zeit bleibt stehen. Auf einen Schlag ist alles anders und noch ein Abgrund tut sich auf. Die Erde verschluckt sie. Ihre Welt bricht zusammen. Dritter Tag. Trauerhalle. Ich bin in Trauer. Das sagt man doch so, oder? So sagt man das, ja. Ich bin nach Sarajevo in Bosnien-Herzegowina geflogen. der Stadt, in der ich angeblich geboren wurde. Ich wollte, dass mir alles bekannt vorkommt. Ich wollte, dass es plötzlich Klick macht. Ich wollte, dass auf einmal alle meine Kindheitserinnerungen wiederkommen. Aber ich habe nichts wiedererkannt. Ich erinnere mich an gar nichts. Mein Beileid. Danke. Mein allerherzigstes Beileid. Danke. Mein Mitgefühl. Danke. Beileid. Danke. Herzliches, mein... Sogar nach all den Jahren hat man dort nichts repariert. Nicht wirklich. Man will, dass alle Welt sieht, dass alle Welt weiß, dass es hier einen Krieg gegeben hat. Sarajevo und seine Gespenster. Hier ruht nicht Gabriel Soriol. Nicht wirklich. Gabriel Soriol ruht jetzt im Pazifischen Ozean. Ein anderer Ort hatte mich aufgenommen, mir eine Familie geschenkt. Eine ideale Familie. Ein Paar, das schon lange auf ein Kind wartete. So lange, dass ein 9 Jahre altes, vom Krieg gebrochenes Kind, ein 9 Jahre altes Kind, das seine gesamte Vergangenheit ausgelöscht hatte, besser war als gar kein Kind. Ich bin in Trauer. Ich trage Schwarz. Ich schüttle Hände. Ich sage Danke, weil ich höflich bin. Ich bin ein wohlerzogenes Mädchen. Die wohlerzogene Tochter von Gabriel Soriol. Ich habe nach der Adresse gesucht, die in meiner Akte stand. In diesem Haufen Papierkram, der ich bin, wie Sie sagen. Der, wie Sie sagen, die einzige Spur meiner Existenz ist. Mit meinem Dolmetscher Sanel habe ich nach dem Waisenhaus gesucht, in dem ich 1,5 Jahre meines Lebens verbracht habe und habe es nie gefunden. Haus Nummer 16 ist jetzt eine Bank. Meine Freunde rufen mich an, schicken mir Nachrichten, schreiben mir. Sie wollen wissen, wie es mir geht. Brauchst du uns, Elsie? Wir sind für dich da, egal was du brauchst. Lass uns wissen, was dir Freude machen würde. Wir verstehen, dass es schwer ist, aber zögere nicht, Elsie. Wir helfen dir so gut wir können, schreib mir. Ruf uns an, bleib nicht ganz alleine. Eine erste Nachricht, dann 2, dann 12, dann 30. Elsie, antworte. So viele Nachrichten. Ich antworte niemandem. Mein Handy liegt seit gestern in der Schublade. In Sarajevo redet man mit mir in einer Sprache, die ich nicht mehr verstehe. Eine Sprache, die ich gleichzeitig mit allem anderen ausgelöscht habe. Ich wollte die Stücke meines früheren Lebens zusammenflicken. Ich hätte gewollt, dass man zu mir sagt, wir haben auf dich gewartet. Wir haben uns darauf gefreut, dass du endlich wiederkommst. Ich wollte mein Leben reparieren, wollte verstehen. Aber ich habe dort nichts gefunden. Also bin ich zurückgekommen, nach Westen. Sarajevo, Wien, London und noch weiter nach Westen. Ottawa. Man sagt zu mir, lass dir Zeit, bevor du zurückkommst. Zurückkommst. Als wäre ich fortgegangen. Mir fehlt ein Stück von mir selbst. Meine Mutter, Entschuldigung. Wir haben uns heute hier versammelt, um meiner Mutter die letzte Ehre zu erweisen. Es gibt Augenblicke, die sich fremd anfühlen. So lautet der erste Satz der ersten Seite von Hafen, aber das wissen Sie. Jeder weiß das. Hier und jetzt, das ist ein Augenblick, der sich fremd anfühlt. Wir wissen alle, dass Gabriel Soriols Werk besser für sich spricht als ich. Wir wissen alle, dass Sie wegen ihr hier sind und dass ich wegen einer Gabriel Soriol hier bin, die Sie nicht kennen. Ich sitze auf dem alten braunen Sofa. Dem alten Sofa, das früher bei meinen Eltern stand. Und schaue nach draußen. Erste Erinnerung an mich selbst. Ich bin 9 Jahre alt und sitze auf diesem braunen Sofa. An der Wand gegenüber ein Rehkopf. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Ein Rehkopf ohne den Körper. Bloß ein Kopf. Das ist nicht meine Mutter. Der Prix du Gouverneur General, der Prix Femina und all die anderen Preise. Die Ehrendoktorwürden, die Millionen Follower auf Twitter. Die Artikel in den ganzen Zeitschriften, die Schreibresidenzen, das ist nicht meine Mutter. Meine Mutter ist jemand anders. Die Glasaugen des Rehs schauen mich an, als könnten sie durch mich hindurchschauen. Ich muss wirklich auf die Toilette. Ich laufe bis zur Küche und da sind sie. Sie, die über mich reden. Ein Ehepaar und eine ältere Frau, umgeben von einem Stapel Unterlagen. Ich versuche ihnen durch Gesten begreiflich zu machen, dass ich auf die Toilette muss. Sie verstehen. Und der Mann führt mich hin. Ich sehe, dass er mir die Hand auf die Schulter legen will, aber er überlegt es sich anders um mir keine Angst einzujagen, als wäre ich ein verwundetes Tier. Ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Es gab immer bloß sie und mich. Keine andere Familie außer ihr. Meine Mutter, das war die Frau, die spät am Abend mit mir las, fest aneinander geschmiegt in meinem kleinen Bett. Die Frau, die in exakt 5 Minuten ein Feuer anzünden konnte, wenn wir manchmal auf irgendwelche heruntergekommenen Campingplätze fuhren. Die Frau, die jedes Mal weinen musste, wenn sie den Song Helpless von Neil Young hörte. Die Frau, an der ich mich mit aller Kraft festklammerte, als ich zum ersten Mal im Pazifik baden ging. Im Badezimmer schaue ich mich ganz genau um. Tapete mit Vogelmuster. Eine rosafarbene Muschel als Dekoration auf dem Badewannenrand, sehr weiße und sehr weiche Handtücher. Und oberhalb der Toilette ein winziges Fenster, das sich öffnet, indem man Glaslamellen zur Seite schiebt. Ich denke an die Augen des Rehs, an die Leute in der Küche, an die Sprache, die sie sprechen und die ich nicht verstehe. Und dann stehe ich auf der Toilette. Und dann strumpfsockig draußen im Schnee. Rechts ein Zaun und ein Schwimmbecken, links ein kleiner Kiesweg, der zur Straße führt. Auf der Straße meine Haare feucht von Schnee, meine Socken schnell durchnässt, mein Pullover mit Flocken bedeckt. Unfähig, die Schilder und Plakate zu lesen, unfähig, hier irgendetwas zu verstehen, außer dem Schnee. Ich stapfe die Straße entlang. Ich komme an eine Ecke. Rechts, links. Auf beiden Seiten sieht es gleich und unbekannt aus. Inmitten der Flocken höre ich jemanden schreien. Sie rennen auf mich zu. Sie mit einer Decke, er mit großen Stiefeln an den Füßen. Der Mann nimmt mich in seine Arme, wuchtet mich vom Boden hoch, wickelt mich in die Decke und man bringt mich zurück in das Haus mit dem toten Reh. Wochenlang hält ein Magnet auf dem Kühlschrank einen schmutzigen Kohlepapierdurchschlag mit einem kleinen Riss in einer Ecke, mit meinem Namen drauf und dem des Mannes mit den Stiefeln und dem der Frau mit der Decke. Sie haben nie von mir verlangt, dass ich sie Papa und Mama nenne, aber ich habe es trotzdem getan. Und beim ersten Mal haben sie geweint. Meine Mutter ist nicht hier, aber das wissen sie. Jeder weiß, dass ihre Überreste heute nicht hier sind. Sie zerfällt, sie versinkt, sie wird von den Gezeiten durchgeschüttelt, von den Tieren der Tiefsee gefressen. Das war makaber. Entschuldigung, dafür sind sie nicht hierher gekommen. Man muss Hafen lesen, um die Trauer zu verstehen. In Hafen verliert eine Mutter ihre Tochter und ich, das ist dasselbe. Das ist beinahe dasselbe. Im Roman kann die Mutter den Körper ihrer Tochter sehen, ihn berühren, um wirklich zu begreifen, dass sie nicht mehr in ihrem Körper wohnt. Im Roman bringt man ihr den Körper ihrer Tochter zurück, man beweist ihr, dass ihre Tochter nicht mehr am Leben ist. Ich doziere gerade, Entschuldigung. Dafür sind sie nicht hierher gekommen. Danke, dass sie gekommen sind, um meiner Mutter die letzte Ehre zu erweisen. Über alle Möglichkeiten, ihr posthum zu gedenken, informiert sie gerne der Verlagsanwalt Mr. O'Neill. Einen schönen Tag noch. Ich versuche, mit der Dekoration der Trauerhalle zu verschmelzen. Überall um mich herum trinken die Bewunderer meiner Mutter Kaffee, essen Häppchen, tauschen Visitenkarten aus, als wäre es ein normaler Tag. Und ein normaler Ort. Sie schauen oft zu mir herüber und ich höre, wie sie leise über mich reden. Über das, was ich gerade vor allen gesagt habe. Wenn sie sehen, dass ich sie anschaue, nicken sie mir kurz zu und kehren zu ihren Geschäften zurück. Zu ihren Gedanken. Zu ihren Häppchen. Und weiter weg stehen meine Freunde. Sie haben sie schwarz angezogen. Sie unterhalten sich miteinander. Sie fragen sich, wen von ihnen ich in den letzten Tagen angerufen habe. Philippe schaut Julia an, die François anschaut, der Ravi anschaut, der Catherine anschaut. Und sie alle schauen Genevieve an, die wiederum mich anschaut. Ich habe sie nicht zurückgerufen. Keinen einzigen von ihnen. Genevieve löst sich aus der Gruppe und kommt auf mich zu. Sie schwankt mit ihren hohen Absätzen auf dem extrem dicken und weichen Teppich. Als sie bei mir ist, sagt sie mir ins Ohr: Elsie, was kann ich tun? Sag mir, was ich tun kann. Willst du weg? Ich kann dich nach Hause bringen. Kümmere dich nicht um die anderen. Wir bringen dich nach Hause, wenn du willst. Sag mir, wie wir dir helfen können. Ich antworte nicht. Es schnürt mir die Kehle zusammen. Genevieve hält meine Hand in ihre Hand. Das macht sie nie, meine Hand halten. Es klopft und da steht sie. Im Türrahmen von dem, was vor gar nicht allzu langer Zeit noch unsere Wohnung war. Sie kommt vom Yoga, die Haare in ihrem roten Schweißband, ihre Matte unter dem Arm. »Meine Post, Matt?« sagt sie, ohne zu lächeln, und streckt die Hand aus. »Ist die neu? Deine Uhr?« frage ich sie. Nicht einmal einen Sekundenbruchteil schweigen. »Ich habe mir eine Uhr gekauft, das ist ja wohl erlaubt.« Ich antworte nicht. Ich gebe ihr den Stapel Umschläge mit ihrem Namen drauf. Ihrem Namen und ihrer Adresse. Falsch. Ihrem Namen und meiner Adresse. Sie geht weg, ohne ein weiteres Wort. Ich sehe ihr nach, als wäre das ein Film. Im Toilettenraum verstecke ich mich vor meinen Freunden, die sich wirklich anstrengen. Die sich eine Menge Mühe geben. Aber ich weiß nicht, was ich ihnen sagen soll. Meine Lippen tauchen in den Kaffee. Und in zu viele Erinnerungen. Ich trinke meinen Kaffee schwarz. Meine Mutter trank ihren Kaffee immer mit viel Sahne. Sie ist Ende März ausgezogen, am Tag des letzten Schneesturms. Eine Woche später, an einem Freitag, als der Schnee schmolz und die Stadt nach Wasser roch, kam mein Chef Sylvain in mein Büro und legte einen Schlüssel auf meinen Papierkram. Deine Ex war gerade da. Das hat sie mir für dich gegeben. Sylvain sagte mir, ich sollte den restlichen Tag frei nehmen. Ich bin um 2 Uhr nachmittags nach Hause gefahren, die Wohnung leerer als leer, und habe mir ein Flugticket nach Sarajevo gekauft. Abflug 4. Juni, genau an ihrem Geburtstag. Woanders auf der Suche nach mir selbst. Am Abend des 3. habe ich sie angerufen. Ich habe ihr eine Nachricht hinterlassen. Ruf mich zurück. Dann eine Nachricht. Ich fliege nach Sarajevo. Dann eine Nachricht. Komm doch mit nach Sarajevo. Dann eine Nachricht. Komm bitte, bitte mit nach Sarajevo. Ich bin am 4. Juni abgeflogen. Alleine. Heute Morgen vor dem Begräbnis habe ich einen Kaffee aus meiner blauen Tasse getrunken. Der mit dem Seerosenmotiv, die meine Mutter vor Jahren für mich gemacht hat. Ich sah die Tasse an. Ich dachte an meine Mutter. Ich bin zum Kühlschrank gegangen. Ich habe den Sahnebehälter genommen und etwas davon in meinen Kaffee geschüttet. Ein bisschen. Dann viel. Dann alles. Mein Kaffee hatte dieselbe Farbe wie das Gesicht meiner Mutter. Ich habe ihn nicht getrunken. Ich habe ihn auf dem Tresen stehen lassen. Meine Ferien sind offiziell noch gar nicht zu Ende. Aber ich kann nicht mehr hierbleiben und die Wand anstarren. An sie denken, an Sarajevo denken. Auf nichts warten, auf niemanden warten. Ich gehe morgen wieder zur Arbeit. Der Kaffee in der Trauerhalle ist widerlich. Herzliches Beileid für das Catering. Ich schütte ihn ins Waschbecken. Ich weine nicht. Ich verlasse die Toiletten. Ich gehe Genevieve und den anderen aus dem Weg. Ich fahre nach Hause, ohne mich von irgendjemandem zu verabschieden. So wie früher, als ich mit meiner Mutter auf irgendwelche Buchmessen ging. Das Loch in der Straße. Am 1. Tag die Polizisten. Gelbes Sicherheitsband. Gefahr. Am 2. Tag nichts. Am 3. Tag die Leute von der Stadt. Orangefarbener Kegel. Ein Schild. Gefahr. Ein Faltblatt für die Anwohner der Straße. Was sie über die Bergungsarbeiten wissen müssen. Wenn die Gefahr zu groß wird, könnten sie zur Evakuierung aufgefordert werden. Halten sie sich bereit. Am 4. Tag, dem Tag nach dem Begräbnis, ein Mann mit weißem Helm und Vermessungstechnikerwerkzeug. Am 5. Tag, nichts. Am 6. Tag, nichts. Am 7. Tag, eine neue Art von Kegeln. Ich bin beurlaubt. Die Kollegen von der Universität rufen mich nacheinander an. Die Freunde auch. Einer nach dem anderen. Genevieve ruft mich jeden Tag an. Immer zur selben Uhrzeit. 8. Tag, seit dem Tod meiner Mutter. Ich liege erschlagen auf meinem Balkon. Es ist schwül. Der Himmel ist grau, beinahe weiß. Auf der Straße schon wieder er, der Vermessungstechniker, umgeben von seiner Mannschaft und seinen Lastwagen. Ein Kind in einem Sandkasten. Er hebt den Kopf zu mir. Seine Augen in meinen Augen. Wir sehen uns an. Eine Frau aus seiner Mannschaft geht zu ihm, tippt ihm auf die Schulter. Er zuckt zusammen. Er geht mit der Frau weg, doch zuvor nickt er mir kurz zu. Ein kurzer Gruß. Tippt mit den Daumen und zwei Fingern an den Rand seines weißen Helms. Ein Vermessungstechniker, Cowboy. Ich befestige sorgfältig die Seile. Ich schließe meinen Gurt und beginne, in den Abgrund hinabzusteigen. Ich hänge über der Leere und dem zerschmetterten Auto unten im Loch. Von meinem Balkon höre ich ihn rufen, down. Ich bin im Bauch der Stadt. Die ausgeweidete Straße von hier und die Bilder der Straßen von Sarajevo schieben sich übereinander. Ich berühre die Wände des Lochs. Die Erde zerbröselt unter meinen Fingern. Städte sind zerbrechlich unter dem Beton, dem Asphalt und den Wolkenkratzern. Von der Straße aus lässt seine Mannschaft eine große Kiste zu ihm herunter. Ketten, S-Haken, Nylonriemen für 3000 Kilo Nutzlast. Ich befestige das rote Auto. Mithilfe der Wagenpapiere aus dem Fahrzeug haben wir seinen Besitzer aufgespürt. Er kam zum Straßenbauamt, hat die Tüte mit allen Gegenständen, die in seinem Auto waren, bei uns abgeholt. Aber jetzt schaue ich nach und unter dem Fahrersitz, gut versteckt, ein Buch mit blau-weißem Einband. Ich nehme das Buch, hole es heraus, schaue es an. Das Umschlagbild unter einem Kaffeering, die Umrisse blauer Gebäude vor weißem Hintergrund. Wie Adam. Der Titel in dunklerem Blau, Hafen. Und der Name der Autorin, Gabrielle Souriol. Gabrielle Souriol? Ihr Name in den Fernsehern am Flughafen. Ihr Autounfall, ihr Begräbnis. Sie ist in letzter Zeit überall. Auf der Innenseite des Umschlags steht zu der Titelillustration Sarajevo Impressionen. Zeichnung der Autorin. Der Vermessungstechniker steigt aus dem Loch und wirft etwas in seinem Pickup. Er gibt den anderen ein Zeichen und unter dem Lärm der Motoren wird das rote Auto wie ein Wrack gehoben. Von dem Auto herab regnet es Stücke eingestürzter Stadt. Der Vermessungstechniker Cowboy gibt seinen Leuten ein Zeichen und alles entfernt sich. Neunter Tag. Draußen wimmeln die Ränder des Lochs von Arbeitern in der Uniform des Straßenbauamts. Drinnen lasse ich trotz der 28 Grad draußen meine Badewanne volllaufen. Während ich mich im warmen Wasser regele, denke ich an traurige Dinge, um endlich zu weinen. Denn wenn ich nicht weine, ist es, als hätte der Tod meiner Mutter überhaupt keinen Sinn mehr. Ich sitze in der Badewanne und öffne den Heißwasserhahn mit den Zehenspitzen. Nutzlose Tropfen und dann nichts mehr. Leere Leitung. Ich tauche meinen Kopf unter Wasser. Am Morgen des neunten Tages, seit meiner Rückkehr aus Sarajevo, eine Menge zu tun. Apartment Nummer 2. Ich klopfe an die Tür. Keine Antwort. Auf der ersten Seite der Unterlagen in meiner Hand ein Name, der mir ins Auge springt. Bewohnerin von Apartment 2, Souriol, Elsie. Ich klopfe noch lauter. Ein Klopfen dringt mir tief in die Brust. Ich klopfe ein letztes Mal mit meiner Faust, damit es laut wird. Keine Antwort. Also hole ich meinen rosa Zettel heraus. Ich steige aus der Badewanne. Meinen Tesafilm. Überlege, ob ich mich anziehen soll. Keine Zeit. Meine Unterschrift mit blauer Tinte auf dem rosa Papier. Ich tropfe überall. Was Sie über die Bergungsarbeiten wissen müssen. Ich mache die Tür auf. Der Vermessungstechniker, Cowboy. Die junge Frau vom Balkon in ein Handtuch gewickelt. Ja. Störe ich Sie? Entschuldigen Sie. Sind Sie Elsie Souriol, die Bewohnerin dieses Apartments? Das bin ich. Matt Hamidovic, Ingenieur beim städtischen Straßenbauamt. Wir mussten Ihnen für heute das Wasser abstellen wegen der Arbeiten. Darf ich noch einmal Ihren Ausweis sehen? Ja. Besser. Matej Hamidovic. Matt, ist einfacher. Den ganzen Tag lang? Wahrscheinlich können wir das Wasser am späten Nachmittag wieder anschließen. Wir führen noch keine richtigen Arbeiten durch, nicht heute. Plus Tests. um das Ausmaß der Schäden genau zu erfassen. Aha. Ja, und wir verteilen auch 4 Liter Wasser pro Person. Für den Notfall. Welchen Notfall? Falls Sie keine Reserven haben. Die Stadt hat auf dem letzten Zettel darum gebeten. Ja, man weiß ja nie. Die Leute handeln nicht immer vorausschauend. Sie müssen ihn trotzdem nehmen. Man hat mir 4 Wasserkanister gegeben und es gibt 4 Apartments. Danke. Kein Problem. Entschuldigen Sie nochmal die Störung. Ja, schon gut. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Sagen Sie. Ja? Sind Sie die Tochter von Gabrielle Souriol? Der Autorin? Die letzte Woche verstorben ist. Souriol ist kein besonders häufiger Familienname und in den letzten Tagen hört man ihn überall. Geht Sie das was an? Nein. Oh, Entschuldigung, ich... Okay, dann noch einen schönen Tag, ja? Tut mir leid. Mein herzliches Beileid. Das war Ihre Mutter, ja? Sie sehen ihr ähnlich. Soweit ich das im Fernsehen gesehen habe, meine ich. Die Fotos, also. Sie sehen ihr ähnlich. Das ist bestimmt komisch, wenn einem ein Fremder herzliches Beileid wünscht. Entschuldigung. Wenn du wüsstest, wie viele Fremde mir seit dem 14. Juni herzliches Beileid gewünscht haben. Klar, bestimmt eine Menge. Es war mir nicht bewusst, dass... Tut mir leid, ich wollte nicht... Erzähl mir was über dich. Was? Erzähl mir was Interessantes über dich. Damit ich ein bisschen den Eindruck habe, dich zu kennen. Damit du nicht bloß ein Fremder mehr bist, der mir herzliches Beileid wünscht, weil ich die Tochter von Sie wissen schon bin. Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt einfach. Tut mir leid. Hör auf, dich zu entschuldigen. Erzähl mir einfach irgendwas. Irgendwas? Ja. Okay. Ich habe eine Narbe am Knie. Weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Wahrscheinlich war ich zu klein. Eine kreisförmige Narbe. Danke für das Beileid, Matthäi. Schönen Tag noch. Ich stehe in meiner Wasserpfütze, das Handtuch um mich gewickelt. Ich fühle mich, als würde ich durch die Poren meiner Haut verdunsten. Ich spüre Matthäi Hamidovichs Augen überall auf meinem Gesicht, als stünde auf meiner Haut geschrieben, dass meine Mutter tot ist und dass sie meine Mutter war. Matthäi Hamidovich hat mich angeschaut, als würde er versuchen, sie in meinen Augen zu sehen. Ich sehe ähnlich. Das sagen alle. Dann stimmt es wohl. Ich öffne den Wasserkanister. Ich halte ihn mit beiden Händen und ich trinke. Ich trinke, bis ich Bauchweh bekomme. Als hätte ich nie zuvor getrunken. Kaltes Wasser, damit meine Haut nicht verdunstet. Ich spüre immer noch Elsie Souriols Augen auf mir. Einen Moment lang bleibe ich regungslos stehen und schaue auf die geschlossene Tür von Apartment Nummer 2. Auf dem Gang eine Geruchsexplosion. Oh. Koriander. Ich bin mir beinahe sicher, Koriander. Meine Augen füllen sich mit Wasser. Das riecht so stark, dass es beinahe eine Farbe hat. Ich blinzle. Und es ist vorbei. Der Geruch ist verschwunden. Das kommt bestimmt aus irgendeiner anderen Wohnung. Irgendjemand, der etwas mit Koriander kocht. Ich klopfe an die anderen Türen. Keine Antwort. Niemand zu Hause. Ich wische mir die Augen. Komisch. Ich klebe rosafarbene Zettel an die 3 anderen Türen und denke nicht mehr drüber nach. Nachmittag. Kein Wasser. Ich lege mich auf den Dielenboden im Wohnzimmer. Von hier aus sehe ich all die Staubflusen unter dem Sofa, die Ringe auf dem Couchtisch, die Haare, die wegen des offenen Fensters über dem Fußboden tanzen. Von hier aus sehe ich die Unordnung. Ich habe Lust, mich zu bewegen. Lust, aus meiner Haut zu schlüpfen. Hausputz. Ich könnte Hausputz machen. Das sollte man doch sowieso nach dem Tod seiner Mutter. Oder nicht? Ich stehe vom Fußboden auf. Auf dem Bücherbord über meinem Schreibtisch, dicht aneinander gedrängt, steht das Werk meiner Mutter. Alles Erstausgaben mit Widmung, immer die gleiche. Für meine geliebte Elsie. Für alles. Ich berühre sie mit den Fingerspitzen. Ich weiß nicht einmal mehr, ob ich sie alle jemals aufgeschlagen habe. Für meine Seminare benutze ich immer andere Exemplare ihrer Bücher. Andere Exemplare, die ich mit Notizen und Eselsohren versehen habe. Hausputz. Der Schreibtisch meiner Mutter war immer sehr ordentlich. Das Klischee vom unordentlichen Schriftstellerschreibtisch ist und bleibt ein Klischee. Auf meinem Schreibtisch sammelt sich der Papierkram in parallelen Stapeln. Korrigierte Seminararbeiten, Unterrichtspläne, interne Mitteilungen. Ich könnte den Hausputz hier beginnen. Alte Aufsätze aus dem letzten Semester mit der Vorderseite nach unten auf dem Schreibtisch. Ich nehme den ersten. Die Reisethematik in Gabriel zu Riolshafen. Ich gebe den Gedanken an den Hausputz auf. Gehe raus und strecke mich in der prallen Sonne auf dem Liegestuhl aus. Mit dem Rücken gegen meinen Lastwagen gelehnt, denke ich an Elsie Suriol in Apartment Nummer 2. Ich nehme mein Telefon, ich öffne Google, ich tippe Gabriel Suriol ein. Hier auf Wikipedia, ich überfliege ihren Lebenslauf. Die Bücher, die sie geschrieben hat, die Preise, die sie gewonnen hat. Nirgendwo steht, dass sie eine Tochter hat. Ich stecke mein Telefon wieder in die Tasche. Ich nehme das Buch, das auf der Beifahrerbank liegt, seit dem Tag, als wir das Auto aus dem Loch geholt haben. Er ist schon wieder da draußen. Der Vermessungstechniker. Ah nein, Ingenieur. Matej Hamidovic. Matt, das ist einfach Hamidovic. Matt Hamidovic mit seiner runden Narbe auf dem Knie, an seinen Lastwagen gelehnt. Er hält ein Buch in der Hand und liest den Klappentext. Ein blau-weißes Buch, das ich überall wiedererkennen würde. Ich wache schweißgebadet morgens um 4.55 Uhr auf. Oh, ich reibe mir die Augen, um die Bilder von Sarajevo zu verscheuchen. Mein Herz schlägt zu schnell. Mir ist heiß, aber ich zittere. Das Blut pocht in meinen Schläfen. Seit meiner Rückkehr aus Sarajevo habe ich Albträume. Ich kann nachts nicht mehr schlafen, ohne aufzuwachen. Die Geschichten, die man dir in Sarajevo erzählt, wenn du sagst, dass du auch aus Sarajevo kommst, wenn du sagst, dass du nach deinen Eltern suchst, dass du nach deinen Erinnerungen suchst, die Leute denken, sie helfen dir. Die Leute wollen dir helfen. Sie erzählen dir ihre Geschichten. Und die bleiben alle in deinem Kopf. Alle miteinander vermischt. Ich schleudere die Bettdecke ans Fußende des Betts. Ich mache die Nachttischlampe an und das Zimmer wird in ein gelbes Licht getaucht. In diesem Licht sieht die Narbe auf meinem Knie noch viel tiefer aus. Ich lege meinen Daumen in das runde Loch auf meinem Knie. Mein Daumen passt ganz genau in meine Narbe. So wie mein Daumen ganz genau in die Einschusslöcher passte, die die Kugeln der Scharfschützen an den Mauern von Sarajevo hinterlassen hatten. Auf dem Nachttisch das Buch aus dem Auto. Ich schlage es auf. Es gibt Augenblicke, die sich fremd anfühlen. Erster Satz der ersten Seite des ersten Kapitels. Ich schlage das Buch zu. Ich lösche das Licht und versuche, wieder einzuschlafen. Zehnter Tag, nachmittags. Erledigte Dinge. Staub gesaugt. Die 11 Nachrichten von Genevieve auf meinem AB gelöscht, ohne sie anzuhören. Aus dem Fenster geschaut, um zu sehen, welche Fortschritte das Loch macht. Das heißt, gar keine. Beschlossen, woanders nach mir selbst zu suchen. Das ist das erste Mal seit der Beerdigung, dass ich aus dem Haus gehe. Ich gehe in ein Café, mein Stammcafé, und bestelle eine Kanne schwarzen Filterkaffee. Die Terrasse ist voller Studenten unter den Sonnenschirmen. Bekannte und unbekannte Gesichter. Sie reden leise und schauen dabei in meine Richtung. Ich bin seit morgens um 4.55 Uhr wach. Ich bin rausgegangen, um zu laufen. Ich habe geduscht. Ich habe meinen normalen Arbeitstag hinter mich gebracht. Ich bin wieder nach Hause gekommen und jetzt gehe ich in meiner leeren Wohnung auf und ab. Ich lasse die Stunden vergehen. Ich nehme wieder das Buch, das auf dem Bett herumliegt, die Zeichnung auf dem Einband, die die Wohnblocks von Sarajevo zeigt. Ich erkenne sie wieder, weil ich da war. Ich schlage Hafen auf, um es wirklich zu lesen, alle Wörter, alle Bilder einzufangen. Eine Mutter verliert ihre Tochter, eine Fotojournalistin, die in den Straßen von Sarajevo niedergeschossen wird. Als der Krieg endlich vorbei ist, Jahre später, fährt die Mutter nach Sarajevo, um Adnan zu treffen, einen Journalisten, der mit ihrer Tochter gearbeitet hat, und um den Ort zu sehen, an dem ihre Tochter gestorben ist, um ihren Frieden damit zu machen, um zu verstehen oder um wenigstens denselben Boden zu spüren. Vor vielen Jahren hat mich meine Doktormutter gefragt, warum ich Literaturdozentin werden wollte. Ich habe wahrscheinlich irgendetwas Schlüssiges geantwortet, in der Art wie, ich möchte junge Geister formen, kritisches Denken fördern. Unterrichten macht mir Spaß. Das stimmt. Aber manchmal glaube ich, ich bin Literaturdozentin geworden, um die Romane meiner Mutter durchzunehmen und das Gefühl zu haben, sie sei immer bei mir. Vor Hafen waren wir zusammen, sie und ich. Nach Hafen war ich 14 Jahre alt und wartete bei Marilyn und Jeff, bei Sophie und Jean-François, bei Fabien und Peter, bei Jasmina. Und sie war überall, nur nicht bei mir. Warten, dass sie wiederkommt. Etwas anderes habe ich nie getan. Ich liebe und ich hasse Hafen. Natürlich haben sie mir angeboten, mit mir nach Sarajevo zu fahren. Meine Eltern. Von hier. Sie haben es mir angeboten, als ich 12 war. Dann mit 13, dann mit 19 und immer sagte ich nein. Ich sagte, ich sei nicht bereit. Also haben sie aufgehört, es mir anzubieten. Am 4. Juni bin ich alleine aufgebrochen, ohne ihnen Bescheid zu sagen. Ich habe sie aus Sarajevo angerufen, um ihnen zu sagen, wo ich war. Sie waren großartig. Sie haben mich nicht gefragt, warum jetzt, warum ganz alleine. Im Grunde wussten sie, dass ich vor irgendetwas weglief, weil ich am 4. Juni losflog, dem Geburtstag meiner Ex. Ich habe mich von ihnen verabschiedet, gesagt, sie sollten sich keine Sorgen machen, dass es mir gut gehe. Ich habe mich in den Schlaf sinken lassen, um die 6 Stunden Zeitverschiebung aufzuholen. Da habe ich zum letzten Mal wirklich geschlafen. Ich stelle meine leere Tasse auf den Tresen und gehe. Die Tür neben dem Café, blaugrünes Schild, Buchhandlung Pelletier und Tochter, neu und aus zweiter Hand. Ich gehe durch die Tür und suche eigentlich nach nichts. Die Tochter von Pelletier und Tochter ordnet gerade Bücher auf einem Board. Sie sieht mich. Sie lächelt mich an. Sie kennt mich. Ich bin oft hier. Ich sehe, wie sie aufsteht, um auf mich zuzugehen, aber sie überlegt es sich anders. Sie ordnet weiter Bücher. Sie weiß nicht, was sie sagen soll. Keiner weiß, was er sagen soll. Ich entferne mich, damit sie mir leichter aus dem Weg gehen kann. Und dann, weiter hinten in der Buchhandlung, stehe ich plötzlich vor einem großen Farbfoto meiner Mutter. Unter dem großen Foto ihr Geburts- und Todesjahr. Meine Mutter hat ein Sterbedatum. Auf einem Tisch zu Füßen des Fotos die Bücher meiner Mutter. Dieselben, die ich zu Hause habe, aber in vielfacher Ausführung. Hafen und all die anderen. Ich war in Sarajevo, um Spuren von meinen leiblichen Eltern zu finden. Ich bin von Büro zu Büro spaziert, von Schalter zu Schalter, von Beamten zu Beamten, mit Zanel, meinem Dolmetscher, der mir überall hin folgt, weil ich alles vergessen habe. Ich habe sogar die einfachsten Worte ausgelöscht. Papa und Mama, Tata und Mama, Papa und Mama, Alain Valier und Nicole Clark. Ich nehme alle Bücher. Ich mache einen riesigen, gefährlich schwankenden Stapel daraus. Ich gehe vor zur Kasse. Ich lege alles auf die Theke. Madame Zuriol? Das Gesicht eines meiner Studenten aus dem Wintersemester. Samuel Remiaklisch. Lange Haare, Mütze, weinrote Doc Martens. Er schaut mich an. Die Bücher. Ich will sie alle. Die neuen, die gebrauchten, die auf Französisch, auf Englisch, auf Deutsch, auf Italienisch, auf Arabisch, alle. Das sind jetzt meine Bücher. Ich will, dass sie mir gehören. Alle. Diese Stücke von meiner Mutter. Wenn das alles ist, was von ihr übrig ist, habe ich ein Anrecht darauf. Ich halte Samuel Remiaklisch meine Kreditkarte hin, damit er sieht, dass ich es ernst meine. Schläg, schläg, mach die Kreditkarte. Gegen Ende des Romans bleibe ich an einem Satz hängen. Die Mutter fragt Adnan, den Journalisten, der mit ihrer Tochter gearbeitet hat, was er jetzt tun wird, wo der Krieg zu Ende ist. Adnan antwortet, Sarajevo ist jetzt kein Ort mehr für mich. Die Mutter sagt, es tut ihr leid. Adnan fragt sie, warum. Sie antwortet, sie weiß es nicht. Samuel Remiaklisch zögert einen Augenblick. Ich weiß, was er sagen wird. Wie die anderen. Wie alle anderen. Mein Körper wird steif. Samuel Remiaklisch schaut auf den Tresen. Ihr Kurs in diesem Winter hat mir so gut gefallen, Madame Zuriol. Sie sind wirklich die beste Dozentin, die ich im ganzen Fachbereich hatte. Meine Schultern entspannen sich. Tut mir leid, dass Ihnen das passiert. Mein herzliches Beileid, Madame Zuriol. Er sagt das alles sehr schnell, als hätte er Angst vor meiner Reaktion, als wollte er es so schnell wie möglich hinter sich bringen. Ich schaue ihn an und ich glaube ihm. Er ist der erste Mensch, dem ich glaube, als er mir sagt, dass es ihm leid tut. Danke, sage ich. Und meine es auch so. Und ich gehe wieder nach Hause und trage dabei meine Mutter. Ich habe 37 Bücher meiner Mutter in der Buchhandlung Pelletier und Tochter gekauft, 14 in einer Großbuchhandlung, 21 in einer Uni-Buchhandlung, 18 im Internet. Und ich habe das Dutzend abgeholt, das sich in meinem Büro in der Universität befand. 14. Tag. Ich habe die Bücher aus den Taschen herausgeholt und sie alle im Wohnzimmer an der Wand aufgereiht. Apartment 2. Elsie Zuriol. Mit einem neuen rosa Zettel von der Stadt klopfe ich an die Tür. Ja. Hier ist ein Zeitplan für die Arbeiten. Wir fangen unter der Woche nicht vor 7 und samstags und sonntags nicht vor 8 Uhr an, da es sich um eine Straße und ein Wohngebiet handelt. Falls Sie Fragen haben, erreichen Sie uns unter der Nummer 311. Das macht für mich keinen Unterschied. Ich bin sowieso die ganze Zeit zu Hause. Es ist mein Job, die Zettel zu verteilen und die Leute vorzuwarnen. Okay. Komm rein. Warum? Ich wollte mich entschuldigen. Für neulich. Ich weiß, du hast es gut gemeint, als du mir dein Beileid ausgesprochen hast. Ich hatte es bloß satt. Verstehe. Alles in Ordnung. Kein Problem. Komm rein. Danke. Was machst du da? Lehnst den ganzen Tag an deinem Lastwagen und schaust in das Loch. Da ist niemand. Kein Kran, kein anderer Lastwagen. Bloß du. Was machst du den ganzen Tag, Matej Hamidovic, Ingenieur beim städtischen Straßenbauamt? Worauf schaust du da in dem Loch? Was machst du denn den ganzen Tag, Elsie Zuriol? Ich bin im gewerkschaftlich vorgeschriebenen Sonderurlaub wegen Trauerfall. Kaffee? Okay. Mit ein bisschen Sahne, wenn du welche hast. Danke. Du hast viele Bücher. Ich bin Dozentin an der Uni für kanadische Literatur. Ich habe gerade Hafen gelesen. Zum ersten Mal. Ich wusste nicht, was das war. Ich war vor 2 Wochen in Sarajevo. Komischer Zufall, dass mir ausgerechnet jetzt Hafen in die Hände fällt. Findest du nicht? Was Glück, dass du Gabrielle Zuriol als Mutter hattest. Es ist irgendwie so, als könnte deine Mutter gar nicht wirklich sterben. Dir werden immer Spuren bleiben. Muss gut sein, wenn man wenigstens das hat. Oh, entschuldige. Ich rede schon wieder zu viel. Was ich sage, ist unpassend. Schon in Ordnung. Hamidovic, das ist jugoslawisch, oder? Wieso willst du das wissen? Damit ich dich kennenlerne. Wenn ich dich jeden Tag in meiner Straße sehen muss, will ich wissen, wer du bist. Du weißt, ich bin die Tochter von... Sie wissen schon. Die ganze Welt weiß, dass ich die Tochter von Sie wissen schon bin. Deswegen haben die Leute das Gefühl, sie kennen mich. Sie wissen Sachen über mich. Ich habe beschlossen, dass ich die Leute wirklich kennenlernen will. Okay. Ich bin mit 9 Jahren hierher gekommen. Als der Krieg beinahe zu Ende war und die Belagerung aufgehoben wurde, kam das Rote Kreuz nach Sarajevo. Man hat mir erzählt, ich wurde auf der Straße gefunden, als ich aus dem Mülltonnen aß. Außer meinem Namen hatte ich alles vergessen. Wusste meine Adresse nicht mehr, meine Telefonnummer, gar nichts. Man hat mich in einem Waisenhaus des Roten Kreuzes untergebracht. Dort bin ich 18 Monate lang geblieben. Ich kann mich daran nicht erinnern. 9 Jahre, komplett ausgelöscht. Meine erste Erinnerung ist mein erster Tag hier bei meinen Adoptiveltern. Es ist, als hätte es davor nichts gegeben. Vielleicht ist das besser so. Ja. Das Paar, das mich adoptiert hat, Alain und Nicole, stand seit Jahren auf den Wartelisten für ein Baby. Ich weiß nicht, ob sie enttäuscht waren oder ob sie was anderes gewollt hätten. Enttäuscht? Es ist schwierig, ein Kind zu adoptieren, das schon groß ist. Du trägst nicht ihren Namen? Ja. Also von deinen Eltern hier? Sie wollten, dass ich meinen Namen behalte. Sie dachten, das würde mir dabei helfen, mich zu erinnern. Ich hasse meinen Namen. Er erinnert mich ständig daran, was mir fehlt. Hieße ich Matt Valier, da gäbe es gar kein Problem. Hattest du schon mal einen Hund? Was? Einen Hund? Wenn ich Leute zum ersten Mal traf, fragten sie immer, was meine Mutter so machte, woran sie gerade arbeitete. Man stellte mir niemals Fragen über mich. Was macht meine Mutter so zurzeit? Zurzeit ist meine Mutter gerade am Ertrinken. Ich kann gehen, wenn du willst, ja? Wenn du allein sein möchtest... Jetzt will ich auch mal Dinge über Leute erfahren. Also, hattest du schon mal einen Hund? Ja. Als ich 15 war. Einen schwarzen Labrador namens Max. Warte. Hier, das ist Max. Kurz bevor er gestorben ist. Ist wirklich alt auf dem Bild. Er ist letzten Sommer gestorben. Hast du geweint, als er gestorben ist? Das ist normal, oder? Ich habe ein bisschen geweint, habe mir 2 Tage freigenommen und gesagt, ich sei krank. 2 Tage? Wenn dein Hund stirbt, gibt es keinen gewerkschaftlich vereinbarten Sonderurlaub. Wo ist dein Hund jetzt? Der Tierarzt gibt dir eine Schachtel mit der Asche von deinem Haustier. So läuft das. Die Asche meines Hundes ist bei meinen Eltern, weil das sein erstes Zuhause war. Wenn die Leute mich fragen würden, wo meine Mutter jetzt ist, was sollte ich antworten? Den Pazifischen Ozean. Von Schwertwalen zerstückelt. Von Krebsen gekniffen. In Algen eingewickelt. Vom Salz aufgescheuert. Vom Meeresgrund angezogen. Ach, das ist doch alles makaber. Entschuldige. Deswegen bist du nicht hier. Schon in Ordnung. Komm wieder. Morgen. Wenn du willst. Auf einen Kaffee. Okay. Schönen Tag noch, Elsie. Den Kaffeegeschmack noch im Mund, stehe ich auf dem Gang. Die beigefarbenen Wände, die 4 blauen Türen. Dasselbe Blau wie auf dem Umschlag von Hafen. Ich blinzle und die Wände des Gangs werden von Kugeln durchsiebt. Der Boden ist mit Schutt, mit Glassplittern übersät. Ein Geruch nach verbranntem Plastik steigt mir in die Nase. Ich breche zusammen. Mein Knie ist blutüberströmt. Ich brülle vor Schmerz. Ich blinzle. Und der Holzfußboden wird zu einem weinroten Teppich. Ein schwacher Koriandergeruch liegt in der Luft. In der Ferne murmelt eine Stimme meinen Namen. Mati! Mati! Mati! Und eine Frau lacht. Ich lache auch. Ein kurzes Lachen, wie ein Kind. Aber ich weiß, das bin ich. Ich blinzle. Und so das verschwindet. Ich bin wieder auf dem Gang in der Etzisorio als Wohnblock. Oh, sauber. Beigefarben. Still. Ich stehe auf. Mir ist übel. Meine feuchten Hände zittern. Die Tür von Apartment Nummer 2 bleibt verschlossen. Als wäre nichts geschehen, überhaupt nichts. Ich habe nicht gebrüllt. Nicht gelacht. Nicht in Wirklichkeit. Ich kehre zu meinem Lastwagen zurück. Ich fahre nach Hause. In meiner leeren Wohnung fällt mir die Decke auf den Kopf. Auf dem Fußboden liegend betrachte ich alle Exemplare von Hafen, die ich gegen die Wohnzimmerwand gelehnt habe. Ich mache meinen Computer an. Ich tippe Gabriel Suriol. Und ich lese. Auf Englisch, auf Französisch, auf Deutsch, dass ich wegen meiner Ex ein bisschen Rade brechen kann. Ich öffne die Seiten auf Bosnisch, auf Kroatisch, auf Serbisch. Einfach bloß, um Wörter zu sehen, die ich verstehen könnte, wenn alles anders gekommen wäre. Ding, eine Textnachricht. Genevieve, hast du Hunger? Ich antworte nicht. Ding, du musst was essen. Ding, soll ich dir was vorbeibringen? Ich könnte in 20 Minuten da sein. Ding, Elsie, come on. Ich antworte nicht. Die Nachrichten hören auf. Artikel, Interviews, Sonderbeilagen. Ihre Internetseite, ihr Twitter-Konto, ihre Facebook-Seite. Ach, überwältigend. Ich will ihre Stimme hören. Im Archiv von Radio Kanada ist sie einfach zu finden. Sie hat eine Menge Interviews gegeben. Ich sitze auf dem Fußboden mit meinem Computer auf dem Schoß und dem Archiv von Radio Kanada. Ich spiele eines der Interviews meiner Mutter ab. Wenn ich ihre Stimme höre, bin ich vielleicht in der Lage zu weinen. Sie redet. Sie beantwortet Fragen. Ich höre zu. In diesem Interview mit Radio Kanada erkenne ich ihre Stimme nicht. Das ist ihre Stimme für die Öffentlichkeit, nicht ihre echte Stimme. Ich weine nicht. Elsie hat dieselbe Stimme wie ihre Mutter. Ich habe 44 Google-Registerkarten offen. Biografien, Artikel von ihr, Artikel über sie, Fotos. Gabriel Suriol an der Universität von Victoria. Gabriel Suriol im Centre National des Arts. Gabriel Suriol zu Besuch bei der Académie Française. Das Telefon klingelt. Ohne hinzusehen weiß ich, es ist Genevieve. Ich lasse es klingeln. Und dann Stille. Und dann das Piepen der Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Jetzt, wo meine Mutter nicht mehr ist, benutzt außer Genevieve keiner mehr meinen Anrufbeantworter. Auf meinen 44 Registerkarten bei Google kann ich die gesamte Karriere, das gesamte Leben von Gabriel Suriol verfolgen. Überall Spuren von Gabriel Suriol. Beinahe 10 Millionen Treffer. Das tut gut, nach jemandem zu suchen, den es wirklich gibt. Ich schalte den Ton ab. Ich schließe alles. Ich öffne eine neue Seite. Ich tippe Elsie Suriol. 1155 Treffer. Vor allem ihre Artikel über Literatur und Fotos, die nicht sie sind, außer das mit ihrer Mutter. Ich tippe meinen Namen ein. Die erste Seite, die angezeigt wird, ist die vom städtischen Straßenbauamt. Ich suche. Nicht einmal auf Google gibt es mich in Sarajevo. Ich lösche alles. Ich tippe den Namen meiner Ex. 945 Treffer. Ich klicke mich durch ihre Fotos, eins nach dem anderen. Ich schaue sie mir zu lange an. Ich schalte den Computer aus. Ich lösche alle Lampen. Draußen zerreißt ein Blitz den Himmel. Ich blinzle und... Oh, Einschusslöcher überziehen meine Wände. Ein starker Staubgeruch steigt mir in die Nase. Die Luft ist elektrisch aufgeladen. Meine Hände zittern. Ich blinzle und... Alles wird wieder normal. Noch ein Blitz. Ein Donnerschlag wie eine Bombe und das Gewitter bricht los mit voller Gewalt. Ich gehe raus auf die Straße und werde nass bis auf die Knochen. Ich gehe rein und wähle die Nummer meiner Ex. Sie antwortet. Ihre Stimme tut mir weh. Ich lege auf. Sie ruft nicht zurück. Ich auch nicht. Ich schlage Hafen wieder auf und fange noch einmal ganz von vorne an zu lesen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Stimme meiner Mutter aufgenommen. Nicht die, wenn sie Preise gewann. Nicht die, wenn sie Meisterklassen gab oder die aus ihren Interviews oder von ihrer Webseite. Ich hätte ihre wirkliche Stimme aufgenommen. Die vor Hafen. 16. Tag. Immer noch das Loch. Das lochförmige Loch. Ein Lastwagen von der Stadt. Und Mateja Midovic, der aussteigt. Apartment 2, Elsie Soriol. Ich klopfe an die Tür. Ja? Hallo. Komm rein. Ich habe etwas für dich. Hier. Die Leute von der Zentralbibliothek wollten sie loswerden. Also, ich habe sie für deine Sammlung auf dem Fußboden mitgenommen. 3 Exemplare von Hafen und 2 andere. Sie wollten sie loswerden? Die Leiterin hat mir gesagt, sie hätten die neuen Ausgaben eingekauft. Die hier wollten sie zu Pelletier und Tochter schicken. Mhm. Danke. Bitte. Kaffee? Ich kann nicht. Tut mir leid. Ich muss gleich wieder weg. Bei uns ist gerade die Hölle los. Eine Baufirma hat uns hängen lassen. Ich muss Ersatz finden, rumtelefonieren. Okay. Nächstes Mal. Hm. Warte. Was? Glaubst du, jeder hat einen Augenblick in seinem Leben, wo es ist, als hätte sich gerade ein Loch aufgetan? Einen Augenblick davor und einen Augenblick danach? Glaubst du, jeder hat eine Narbe auf seiner Lebenslinie? Wie ich vor und nach dem Tod meiner Mutter? Ach, das ist schwer zu sagen. Davor kannte ich dich nicht. Wusstest du, dass meine Mutter nie nach Sarajevo gefahren ist, um Hafen zu schreiben? Sie war danach dort. Für Vorträge, Meisterklassen, sogar einmal, als ihr die Ehrenwürde der Universität von Sarajevo verliehen wurde. Aber nie, um Hafen zu schreiben. Vor 2 Wochen war ich zum ersten Mal wieder in Sarajevo. Wollte meine leiblichen Eltern wiederfinden. Und? Nichts. Bisher. Ich suche weiter. Das Loch da draußen, das ist das Vorher und das Nachher der Straße. Ihr werdet das Loch reparieren, ihr werdet es flicken, damit es schön wird, aber es wird immer eine Narbe bleiben. Eine Spur der Reparatur. Und dieser Flicken im Asphalt wird immer ein bisschen schwächer sein, ein bisschen brüchiger. Das stimmt. Ich wünschte mir, der Tod meiner Mutter wäre wie eine echte Narbe auf meinem Körper. Eine echte Spur auf meiner Haut, etwas Konkretes. Kann ich dein Knie sehen? Ja. Hier. Nichts Besonderes. Aber du kannst dich für immer an diesen Tag erinnern. Ich erinnere mich eigentlich nicht daran. Für mich ist es, als wäre die Narbe schon immer da gewesen. Morgen ist der 1. Juli. Kanadischer Nationalfeiertag, also fangen wir frühestens am Freitag mit den Arbeiten an. Vielleicht auch erst am Montag. Ach ja, hier. Das ist für die Anwohner, um zu erklären, dass die Arbeiten verschoben wurden. Danke. Und danke für die Bücher. Hey, kein Problem. Ah, hier. Bevor du gehst, nimm das hier noch. Was ist das? Eine ihrer Bände mit Novellen. Die hat sie vor Hafen geschrieben. Die Leute wissen das natürlich nicht, weil sie erst danach veröffentlicht wurden, aber das ist wirklich anders. Das merkt man sofort. Es ist mein Lieblingsbuch. Danke. Ich werde es lesen. Das hoffe ich. Ich muss los, entschuldige. Schönen Tag noch. Dir auch. Aus dem Halbdunkel des beigefarbenen Korridors trete ich ins Freie. Die Sonne ist blendend hell. Mit einer Hand suche ich in meinen Taschen nach der Sonnenbrille, mit der anderen, die Elsies Buch festhält, schütze ich meine Augen. Es riecht nach Benzin. Oh. Und auf dem Asphalt sehe ich Regenbogen aus Motoröl in den Wasserpfützen. Glitzern, ich spüre den Regen, der fällt. Und es läuft mir eiskalt über den Rücken. Schüsse in der Ferne. Und ein Mann, der mir zu Füßen am Boden liegt. Die Kälte. Der Regen. Der Mann. Oh, mir wird schlecht. Und schwindelig. Schließlich finde ich meine Sonnenbrille und setze sie auf. Ach, alles verschwindet. Ich sortiere die 5 Bücher, die ich von Matej Hamidovic bekommen habe, neben die anderen Bücher auf dem Fußboden ein. Ich gehe ins Badezimmer. Ich lasse das heiße Wasser laufen. Ich steige in die Badewanne. Ich packe den Wasserhahn mit meinem Fuß und drehe das Badewasser heißer. Ich will, dass es wehtut. Wenn ich mir sehr wehtue, würde dann meine Mutter zurückkommen und sich um mich kümmern? Meine Erinnerung. Das letzte Mal, dass ich meine Mutter gesehen habe, einen Monat vor dem Unfall. Sie war 2 Tage bei mir zu Besuch, bevor sie nach Toronto und dann nach San Francisco weiterfuhr. Sie schlief in meinem Bett und ich auf dem Sofa im Wohnzimmer. Ich hörte ihren Atem und ihr Stöhnen durch die offenen Türen, denn meine Mutter schlief nie gut. Erinnerung an mich selbst. Ich sitze an meinem Küchentisch und esse ein Pilzomelette. Mir gegenüber meine Mutter mit Augenringen, die ihren Kaffee in Sahne ertränkt. Wieso schläfst du nicht, Mama? Wieso schläfst du nie? Halt mal einen Augenblick inne. Lass dich irgendwo nieder, damit wir wieder anfangen können, zusammen zu sein. Wie früher. Vor Hafen. Vor den Preisen und den Verlagen und den Buchmessen und den Verkaufszahlen und den Vorträgen und den Symposien und den Übersetzungen und den Podiumsdiskussionen und den Kinoproduzenten und all diesen Leuten, die dich nehmen und aus meinem Leben herausreißen. Halt inne, hier, bei mir. Ich weiß noch, dass ich dir das alles sagen wollte. Ich weiß noch, dass ich ihr nichts gesagt habe. 19. Tag. Telefon Samstagmorgen. Eine unbekannte Nummer. Es ist nicht Genevieves übliche Uhrzeit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also nehme ich ab. Elsie? Hier ist Matt Hamidovic von der Stadt. Habe ich dich geweckt? Nein. Gibt's ein Problem? Muss ich evakuiert werden? Nein, nein. Wieso hast du meine Telefonnummer? Die waren meine Unterlagen für den Notfall. Wie war das, mit ihr zu leben? Du willst über meine Mutter reden? Warum? Du hast Hafen gelesen und fühlst, was? Eine tiefgreifende Verbindung mit Gabrielle Soriol? Als würde sie dich verstehen. Als hätte sie deine größten existenziellen Fragen zu Papier gebracht. Was willst du wissen? Soll ich dir von meiner Mutter der Autorin erzählen? Soll ich dir sagen, welche Farbe die Wände in ihrem Büro hatten? Die sagen, wie sie ihren Kaffee trank? Die erzählen, dass sie die Kinofassung von Hafen nicht mochte, auch wenn sie so tat, als sei sie ein Geniestreich, wenn man sie danach fragte? Die von ihren Romanideen erzählen, die sie jetzt nicht mehr umsetzen kann? Willst du das? Oder soll ich dir von all den Malen erzählen, als ihr Freund Jeff uns zum Flughafen fuhr und ich auf dem Rückweg versuchte, nicht zu weinen, wenn sie nach Paris oder Brüssel oder New York flog und mich ganz alleine hier ließ? Oder von meinem 16. Geburtstag, den ich mit ihrer Freundin Jasmina verbracht habe, weil Gabrielle Soriol unbedingt nach London musste. Oder von meiner Promotionsfeier, zu der sie versprochen hatte zu kommen und auf der ich selber nicht mal war, nachdem sie mich am Vorabend angerufen hatte, um mir mitzuteilen, dass sie in Vancouver bleiben müsste. Soll ich dir von all ihren Freunden erzählen, ihren Arbeitskollegen, ihren Fans, die wichtiger waren als ich? Soll ich dir eine Liste von all den Malen aufstellen, wo ich meine Mutter gebraucht habe? Ihre Worte, ihre Antworten, ihre Umarmungen, wo sie nicht da war, als hätte sie sich gesagt, mit 14 Jahren bräuchte ich sie nicht mehr. Sag schon, Matej Hamidovic, was willst du wissen? Entschuldige. Ich musste das fragen. Ich musste das wissen. Deine Mutter ist überall. Meine ist nirgendwo. Als ich klein war, hatte meine Mutter ein dickes grünes Buch, das immer in der Küche herumlag. Die Vögel Nordamerikas. Und wenn sie einen Vogel sah, zeigte sie auf ihn und sagte zu mir, das ist ein Zedernseidenschwanz. Das ist ein Braunkopf-Kuhsterling. Das ist eine Trauertaube. Und mir war das vollkommen egal. Mir war das sowas von egal. Die Vögel, das war sie. Aber gestern habe ich durchs Fenster einen Vogel in einem Baum gesehen und mir gesagt, schau, Elsie, das ist ein Weidengelbkehlchen. Solche Sachen. Ja, die kommen wieder hoch. Ich konnte mich an den Namen des Vogels erinnern. Als ich Weidengelbkehlchen gedacht habe, war das, als hörte ich die Stimme meiner Mutter. Bist du noch da? Was würdest du tun, um deine leiblichen Eltern treffen zu können? Was meinst du? Würdest du einen deiner Sinne opfern, wenn du könntest? Würdest du dich auf glühende Kohlen legen? Würdest du das Leben aller Hunde dafür geben, die du irgendwann mal haben wirst? Sagst du dir, wäre ich ein besserer Mensch gewesen, wären sie vielleicht hier bei mir? Wäre ich nicht dies oder das gewesen, sehen die Dinge anders aus? Wäre meine Mutter im Auto angeschnallt gewesen, hätte sie dann überlebt? Würde sie dahin vegetieren, nicht mehr in der Lage sein zu schreiben, bettlägerig an Maschinen angeschlossen? Hätte ich mit der Entscheidung leben müssen, ihre Maschinen abzuschalten? Wäre das schlimmer als jetzt? Und was macht deine Mutter von hier? Sie leitet eine Bioladenkette. Mein Vater ist auch Ingenieur in der Informatikbranche. Ich wollte mit richtigen Sachen zu tun haben. Mit Steinen, Holz, Metall, mit handfesten Sachen. Einmal habe ich zufällig ein Interview mit einem Violinisten des Symphonieorchesters von Sarajevo gelesen, der seine beiden Söhne während der Belagerung verloren hatte. Der Artikel beschrieb, dass er immer noch nach ihnen suchte, weil er sie nie tot gesehen hatte. Er hatte niemals ihre Leichen gesehen, also weigerte er sich zu glauben, sie seien tot. Die Geschichte von diesem Violinisten... Lässt dich nicht los. Wusstest du, dass beinahe 10 Millionen Treffer kommen, wenn man den Namen deiner Mutter in Google eingibt? Willst du einen Kaffee trinken gehen? Bisschen raus, Luft schnappen? Heute nicht. Okay. Ein andermal. Ein andermal. Schönen Samstag noch. Dir auch. Ich murmel mich in meine Bettdecke ein. Ich steige aus dem Bett und ziehe die Decke hinter mir her. Ich lege mich auf den alten Dielenboden im Wohnzimmer, gegenüber den Büchern, die eng aneinander gedrängt an der Wand stehen. Ich erwache, als ich jemanden an der Tür klopfen höre. Die Sonne ist auf dem Boden weitergezogen, es ist schon nicht mehr Morgen. Ich stehe auf und gehe öffnen. Und vor mir steht Genevieve. Wir sehen einander lange an, schweigend. Ich öffne den Mund, ich hole Luft, um zu sprechen, aber sie kommt mir zuvor. Nein, Elsie. Ich weiß nicht, wie das ist, seine Mutter zu verlieren. Seine Mutter zu verlieren, wenn das die einzige Familie ist, die man hat. Ich weiß nicht, wie das ist, so großen Schmerz zu empfinden. Ich weiß nicht, was du fühlst, aber ich will dir helfen. Und ich will, dass du aufhörst, mich zu ignorieren. Dafür kennen wir uns viel zu lange. Ob du redest oder nicht, ist nicht wichtig. Ob du lachst, weinst oder schreist oder gar nichts machst, ist nicht schlimm. Aber lass mich bei dir sein. Genevieve kommt rein. Sie verhält sich wie sonst auch. Setzt sich auf das Sofa, wirft das Kissen, das sie hasst, auf den Boden, kreuzt die Beine unter ihrem Hintern. Wir schauen auf die an der Wohnzimmerwand aufgereihten Bücher meiner Mutter. Da fehlt eins, sagt sie. Ich weiß, antworte ich. Das musst du in Ordnung bringen. Ich weiß. Entschuldige, Genevieve. Ich wollte nicht. Es tut mir... Schon gut. Ich lehne meinen Kopf an ihre Schulter und wir bleiben schweigend so sitzen, den ganzen Samstagnachmittag. 21. Tag, Montagmorgen, Punkt 7 Uhr. Während die Kräne lärmen, klopfe ich bei Apartment 2. Ich wollte nur sagen, dass die Wasserversorgung heute wegen der Arbeiten mindestens bis 14 Uhr unterbrochen ist. Ich will dich nicht stören, ich... Mein Sonderurlaub ist zu Ende. Offiziell beginne ich heute wieder zu arbeiten. Aber ich habe den Computer eingeschaltet, meine E-Mails angesehen und dann aufgehört. Und seitdem bin ich nicht mehr in der Lage, mich zu rühren. Ich habe den Computer angemacht, meine E-Mails angeschaut und das war's. Okay. Wenn meine Mutter auf Reisen war, leitete sie mir immer ihren elektronischen Reiseplan weiter. Ich sammelte diese Pläne. Ich machte einen kleinen Stern daneben, weil sie wichtig waren. Allein in diesem Jahr habe ich 27 solche E-Mails bekommen. 27 Mal wusste ich ganz genau, wo sie war, während ich hier war. Ich habe beschlossen, heute nicht zu arbeiten. Ich habe mich krank gemeldet. Ich glaube, ich habe Visionen. Was? Seitdem ich aus Sarajevo zurück bin. Visionen vom Krieg? Oder Visionen von früher? Nicht bloß Bilder. Das sind Gerüche, Geräusche, Stimmen. So wie wenn du etwas aus dem Augenwinkel siehst, du drehst dich um und es verschwindet. Es ist, als ob... Oh. Entschuldige. Es ist lächerlich. Ich weiß nicht, warum ich das sage. Ich schlafe in letzter Zeit wirklich schlecht. Ich habe Albträume. Ich bin müde. Ich kann einfach nicht weinen. Was? Das ist furchtbar. Oder? Ich sollte weinen. Das war meine Mutter. Woher weißt du, wo dein Hund ist? Wo ist Max? Ich habe einen großen weißen Stein auf die Stelle gelegt, an der er begraben ist. Und meine Mutter hat rundum Blumen gepflanzt. Das ist bestimmt schön. Es ist schön. Ich hätte gern mein Buch wieder. Okay, jetzt gleich. Ich brauche es. Es ist im Lastwagen. Lass mich meine Runde fertig machen und du kannst mit mir runtergehen und es holen. Okay. Ich komme wieder. Ich schließe die Tür hinter Matej Hamidovic. Ich gehe ins Wohnzimmer und fahre mit dem Finger über alle Bücher. Ich atme sie in vollen Zügen ein. Den Papiergeruch. Den Klebstoffgeruch. Ein Geruch, in dem sich Altes und Neues vermischt. Diesen Geruch, der mich an meine Mutter erinnert, die ihr ganzes Leben lang geschrieben hat. Und an mich, die ihr ganzes Leben lang gelesen hat. Gelesen und unterrichtet. Ein Geruch nach Papier, der an meinen Fingern hängen bleibt. Ich atme die warme Luft meines Wohnzimmers tief ein. Ich frage mich, ob vielleicht irgendetwas hier den Geruch meiner Mutter bewahrt hat. Ein kurzes Klopfen an der Tür. Matej. Ich schlüpfe schnell in meine Sandalen. Ich gehe hinunter zu Matejs Lastwagen, um mir mein Buch zurückzuholen. Wieder zu Hause schiebe ich den Band mit den Novellen in den leeren Zwischenraum. Ich denke an Max, den Hund. An Max, den Hund, immer genau an der Stelle, wo man ihn gelassen hat. Und einem großen weißen Stein mit Blumen rundum. Ich denke an meine Mutter. An den Pazifischen Ozean. Zu groß, zu gewaltig, zu weit weg von hier. Durch das Wohnzimmerfenster sehe ich einen Rubinkehlkolibri in den Blumen auf dem Nachbarbalkon flattern. Ich höre die Stimme meiner Mutter. Ein Rubinkehlkolibri. Die Stunden vergehen. Mittagspause. Auf meinem Telefon, ganz oben im Posteingang. Hallo Matej, schreibt Sanel, hier die Übersetzung der Dokumente, die du in den nächsten Tagen mit der Post bekommen wirst. Gute Spuren, aber schlechte Nachrichten. Tut mir leid, Freund. Jugoslawien schickt mir eine Geburtsurkunde. Meine eigene. Mein maschinengeschriebener Name schwebt über der Zeile. Und darunter stehen die meiner Eltern. Jasko Hamidovic. Geboren in Sarajevo 1957. Sifa Kukovci. Geboren in Belgrad 1956. Sie haben Namen. Sie existieren. Sie haben Namen, Geburtsdaten, eine Adresse, ein Alter, ein Beruf. Das steht auf meiner Geburtsurkunde. Da steht es. Meine Eltern. Belgrad und Sarajevo, nicht im Krieg. Noch ein Dokument. In einem kaum ein paar Zeilen langen Brief teilt mir die Republik Bosnien-Herzegowina mit, dass meine Eltern trotz umfassender Nachforschung nicht auffindbar waren. Verschwunden heißt das offizielle Wort. Nestali. Keine Sterbeurkunde, kein Dokument als Beleg, nichts, bloß dieses Wort, Nestali. 40.000 sind in Ex-Jugoslawien verschwunden. 28.000 während der Belagerung von Sarajevo, sagt seine Čatić-Übersetzung, sagt das offizielle Dokument. Meine beiden Verschwundenen gehören zu den 40.000. Und die 39.998 anderen, falls sich Leute an sie erinnern, sind sie dann ein bisschen weniger verschwunden? Ich habe alles vergessen. Wegen mir sind sie ein zweites Mal verschwunden. Ich lege mich auf die Wiese in die Sonne. Einer der Jungs fragt mich, alles okay, Matt? Ja, ich brauche bloß kurz einen Moment Ruhe. Kein Problem. Sag uns, wann wir weitermachen sollen. Im Boden, eine Ameise klettert auf meinen Arm. Vogelgezwitscher, Wind in den Blättern, das Summen der Insekten. Ich versuche, mich zu erinnern. Die Stimme meiner Mutter. Der Geruch meines Vaters. Das Gesicht meiner Mutter. Die Hände meines Vaters. Die Beine meines Vaters. Die Augen meiner Mutter. Fragmente. Stücke. Alles Mögliche. Und dann? Nichts mehr. In der Sonne ausgestreckt, rotes Leuchten unter den Augenlidern. Das Gesicht, das ich sehe, ist das von Elsie Suriol. Die Stimme, die ich höre, die von Gabriel Suriol. Ich denke an meine Eltern, an Alain und Nicole. Ich frage mich, wie es gewesen wäre, wirklich ihr Kind zu sein. Wenn ich sie die ersten 9 Jahre meines Lebens gekannt hätte, ich bin sicher, ich hätte sie noch mehr geliebt. Ich bin sicher, meine Eltern von dort, Jasko und Sifa, hätten sie auch geliebt. Ich stelle mir vor, sie wären Freunde gewesen. Ich stehe auf. Ich gehe zu den Kränen. Elsie Suriol steht auf ihrem Balkon und schaut mich an. Den restlichen Nachmittag lärmen Kräne, vergehen Stunden. Schaue ich Matej Hamidovic dabei zu, wie er zwischen seinen Ingenieursspielzeugen herumspaziert, mit seiner Mannschaft redet, seinen weißen Helm aufsetzt und abnimmt, Wasser trinkt, einen Apfel isst. Und dann sehe ich ihn Unterlagen ausfüllen, während alle nacheinander nach Hause gehen. Ich sehe, wie er auf die Tür des Blocks zugeht und hereinkommt. Ohne zu klopfen. Das Wasser? Wieder da. Schluss für heute? Ja. Whisky mit Eis? Okay. Danke. Wie kannst du bloß Literatur unterrichten? Wie kannst du dein Leben mit einer dermaßen unkonkreten Sache verbringen? Mit so wenig handfesten Antworten? Ich mag Mathe. Ich mochte Mathe schon immer. Eine Differentialgleichung ist immer das Gleiche. Die funktioniert immer auf dieselbe Art und Weise. Und ganz am Ende hast du eine Antwort, eine echte Antwort. Die einzig mögliche Antwort. Das tut gut. Mit dem Ungefähren tue ich mich schwer. Ich brauche Hilfe mit dem Konkreten. Wie? Meine Mutter darf nicht bloß ein Körper am Grunde des Ozeans sein. Sie soll bei mir sein. Noch nicht weg. Noch nicht am anderen Ende der Welt. Ich will sie bei mir haben. Und was willst du tun? Überall gibt es zu viele Stücke von meiner Mutter. In den 10 Millionen Treffern bei Google, in den Zeitschriften, die auf ihre Karriere zurückblicken, bei all den Leuten, mit denen sie mehr Zeit verbrachte als mit mir, auf den Millionen Seiten, die mit ihren Worten bedeckt sind. Es gibt so viele Stücke von meiner Mutter, die nicht mir gehören. Aber mit diesen Büchern da kann ich etwas machen. Ihr werdet das Loch im Asphalt ausbessern. Und es wird immer eine Narbe zurückbleiben. Man wird sich immer an den Unfall erinnern können. Das wird das Grab meiner Mutter sein. Ich helfe dir. Würdest du das für mich tun? Wenn das deine Antwort ist, dann helfe ich dir dabei, sie zu finden. Das Schlimmste ist die Ungewissheit. Das Schlimmste ist, wenn man alles gemacht hat. Alles, was nötig war. Wenn man den richtigen Leuten alle richtigen Fragen gestellt hat und immer noch keine Antwort hat. Du hast nichts gefunden? Nicht viel. Tut mir leid. Komm heute Nacht mit deinen Büchern runter. Morgens. Um 2.21 Uhr. Okay, um 2.21 Uhr. Bis dann. Ich nehme mein Telefon und schicke Genevieve eine Textnachricht. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Danke. Bis bald. Hab dich lieb. Ihre Antwort kommt sofort. Schön, dass du wieder auftauchst. Wir haben dich vermisst. Ich trinke mein Glas leer. Ich betrachte die Bücher. Jetzt fehlt nichts. Morgens um 2.21 Uhr. Ich habe alles mitgebracht. Ich habe alles runtergetragen. 3 Tüten voller Bücher. Okay. Wie willst du das machen? Deine Mannschaft wird das mitkriegen, oder? Dass irgendwas da unten in dem Loch ist. Und dann müssen sie das rausholen. Und dann werden sie Bescheid wissen, dass ich es war. Ich habe Kies in meinem Lastwagen. Wir schütten alles zu. Die Tüten, die Bücher. Niemand wird das mitkriegen. Morgen füllen wir auf und asphaltieren. Morgen ist der Großteil der Arbeit vorbei. Und meine Mannschaft wird zur nächsten Baustelle geschickt. Zum nächsten Loch. Zum nächsten Unfall. Das wird unser Geheimnis bleiben. Ich gehe auf den Rand des Lochs zu. Ich ignoriere die Kegel, das gelbe Band, Gefahr, meine Höhenangst und lasse eine Tüte nach der anderen in das Loch fallen. Eine Tüte mit Lyrik und Novellen, eine Tüte mit Roman und eine Tüte mit allen Exemplaren von Hafen, die ich finden konnte. Ich behalte die Exemplare aus meinem Büro, in die meine Mutter ihre Widmung geschrieben hat. Für meine geliebte Elsie. Für alles. Ich sehe zu, wie Elsie die Tüten nacheinander in das Loch fallen lässt. Ich denke an die von Explosionen zerfetzten Straßen Sarajevos. Den Straßen, die ich auf Fotos in Zeitschriften gesehen habe. Den Straßen aus meinen Visionen. Meinen Albträumen. Ich denke an Sane Čatičs E-Mail. Ich denke an die Schubladen. An die Wohnung. Beide leer, seitdem meine Ex weg ist. Ich überlege, was jetzt noch übrig ist. Und ich sehe wieder meinen Daumen vor mir, der perfekt in die Einschusslöcher von Sarajevo passt. Die Leere auffüllen, den Mangel zuschütten. Ich denke an Alain und Nicole, meine Eltern von hier, die mich wollten, sogar als ich vollkommen gebrochen war, als ich nicht ihre Sprache sprach. Als ich Angst vor ihnen hatte, sogar als ich versucht habe, durch das Badezimmerfenster abzuhauen. Besser hätte ich es nicht treffen können. Ich hole Hafen aus meiner Tasche. Gabriel Soriols Sarajevo, das niemals meines sein wird. Warte, Elsie, das auch noch. Und noch ein Exemplar von Hafen. Ein kleines letztes Stück, das auf der Oberfläche treibt. Meine Mutter hält schließlich inne. Meine Mutter lässt sich nieder wie ein Vogel, der das Ziel seiner Reise erreicht hat. Hier, nimm meine Schaufel. In der Kiste des Pickups in den Farben der Stadt stehend. Schweiß auf der Stirn, die T-Shirts durchnässt. während Mücken unsere Arme fressen, schaufeln wir Kies auf das literarische Werk von Gabriel Soriol. Auf die Autorin Gabriel Soriol. Auf meine Mutter, Gabrielle. Unter dem Kies verschwinden die Bücher. Je leerer wir die Kiste auf dem Pickup schaufeln, desto mehr füllen sich meine Augen mit Wasser. Endlich. Die Kiste auf dem Pickup ist leer. Die Schaufel wieder hinten im Lastwagen festgebunden. Wir lassen uns auf den Rasen fallen. Wir schauen die Sterne an. Sie hat niemals ganz mir gehört. Meine Mutter. Bevor sie ständig weg war, war sie immer in Gedanken. Sie schlief fast nicht. Sie schrieb halbe Sätze auf alte Briefumschläge. Sie führte Selbstgespräche beim Kochen. Vielleicht ist meine festeste, greifbarste Mutter diese Mutter aus Papier, die ich soeben begraben habe. Ich weine. Immer noch. Und Mathieu hält meine Hand. Der Himmel ist riesengroß. Ich denke an Jasko und Sifa, die verschwunden sind. Nestali. Und an Elsies Mutter, die für immer hier bei ihr sein wird. Was wirklich ist und was vergessen wurde. Ich blinzle und die Hand in meiner Hand ist nicht mehr die von Elsie. Und auch die Haut, die mich berührt, ist nicht ihre, sondern die von meiner Mutter. Ich spüre sie in meinen Adern. Einen winzigen Augenblick lang erinnere ich mich an die Stimme meiner Mutter. Matti, Matti. Und daran, wie sich meine kleinen Finger in ihr braunes Haar krallen. Ich blinzle und alles verschwindet. Hafen von Mischka Lavigne aus dem kanadischen Französisch von Frank Weigand mit Tanja Schleif als Elsie und Nico Holonitsch als Matt. Musik Bu Wigget. Technische Realisation Burkhard Pizzer-Landeck, Christian Eickhoff und Claudia Peike. Regieassistenz Pia Frede. Regie Anuschka Trocker. Produktion Saarländischer Rundfunk und Deutschlandfunk Kultur 2018.